Von Sellner verwendete Begriffe wie autochthon, ethnokulturell, Ethnopluralismus, großer Austausch, ethnische Wahl oder Remigration mögen wissenschaftlich harmlos klingen, aber hinter ihnen steckt die rassistische Idee einer monoethnischen Gesellschaft. Das sehen die Verfassungsämter so und auch das Verwaltungsgericht Köln. Dessen Richter lehnten am 13. Oktober 2022 die Klage der Identitären Bewegung e.V. Deutschland, die gegen die Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassung klagte, mit folgender Begründung ab. Das Hauptanliegen des Klägers ist die Bewahrung der ethnisch-kulturellen Identität. Damit verfolgt der Kläger zwar nicht dem Begriff, aber der Sache nach, einen völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff, der gegen die Menschenwürde verstößt. Denn die Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz umfasst die prinzipielle Gleichheit aller Menschen, ungeachtet aller tatsächlich bestehenden Unterschiede. Sie wird beeinträchtigt bei allen Formen rassisch motivierter Diskriminierung, sowie wenn einzelne Personen oder Personengruppen grundsätzlich wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Die Kölner Richter bestätigten zudem schon im Oktober 2022, dass die Identitäre Bewegung mit dem Begriff der Remigration Ausweisung meint. Zitat: Dies gilt auch für den Begriff der Remigration, der ebenfalls vom Kläger verwendet wird. Mit der vom Kläger letztlich geforderten Ausweisung derjenigen Bevölkerungsteile aus Deutschland und Europa, die den ethnokulturellen Kriterien des Klägers nicht entsprechen, kommt ebenfalls eine migrantenfeindliche Grundhaltung zum Vorschein. Zitat Ende. Sellners Ethnopluralismus ist also nicht mehr und nicht weniger als ein rassistischer Kollektivismus, der Gesellschaften in Fremde und Eigene trennt. Das passt zu einer typisch neurechten Parole, die Verteidigung des Eigenen. Die ganze Konstruktion ist zudem eine Fiktion. Wirtschaftlich und politisch erfolgreiche Staaten wie die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland, in denen die Menschen frei in einer Demokratie leben können, sind erklärte Einwanderungsländer. Auch die Bundesrepublik, Frankreich und Großbritannien wurden auch wegen der Einwanderung erfolgreich. Selbst Luxemburg entwickelte sich mit den Gastarbeitern aus Portugal von einem Agrarland zu einem erfolgreichen Industrieland. Allerdings sind auch Einwanderungsländer nicht frei von Überfremdungsängsten. So sahen Anfang und Mitte des 18. Jahrhunderts die englischstämmigen Amerikaner angesichts der ständig anwachsenden Zahl deutscher Flüchtlinge ihr Land durch eine zunehmende Germanisierung gefährdet. Schon 1717 fürchtete der Gouverneur von Pennsylvania, Keith, sehr gefährliche Konsequenzen für seine Kolonie durch die große Zahl der Fremden aus Deutschland, die mit unserer Sprache und Verfassung nicht vertraut sind.